Guten Abend, mein Name ist Niki, ich mache den Hörfehler-Podcast, den dürften die meisten von euch nicht kennen und ich bin wahrscheinlich auch so ein bisschen der Paradiesvogel hier in der Runde, denn mein Podcast dreht sich um Fußball und Subkultur und das sind so zwei Themen, weil Fußball nicht im klassischen Sinne, also man darf sich darunter keinen Bundesliga-Podcast vorstellen oder irgendwie, der sich mit der EM beschäftigt oder mit WM, sondern es ist eigentlich ein Podcast, ja, ich bin halt selber aus der Fanszene heraus, da komme ich halt. Ich bin groß geworden in der Fankurve und dementsprechend habe ich den Blick auf den Fußball. Das heißt, meine Gäste sind meist irgendwelche Gäste, die eben selbst irgendwie in der Fankurve stehen, bei irgendeinem Verein, meist sogar einem Unterklassigeren, weil ich halt auch einen Hang habe zu alten Stadien. Ja, von daher kann ich mit den modernen Arenen wenig anfangen und insofern geht es im Hörfehler-Podcast halt selten um Profifußball, mehr um Amateurfußball. Das ist der eine Bereich und der andere ist Subkultur. Ja, was kann man sich unter Subkultur vorstellen? Generell eigentlich erstmal vieles. Man kann sich Graffitis darunter vorstellen. Man kann sich darunter Punk vorstellen. Irgendwie Skaterkids, also so dem Bereich. Aber ich habe da so speziell eher den Punk-Bereich, weil ich da auch selber wieder herumherkomme. Ja, habe da auch schon die ersten Gäste gehabt. Zuletzt ein Autor. Jetzt als am Dienstag wird es einen geben mit einem Aktivisten aus der Hardcore-Szene hier aus dem Saarland, der aber relativ bekannt ist, Bücher geschrieben hat schon und eine eigene Wikipedia-Seite besitzt. Von daher kann ich euch damit schon mal den Mund wässrig machen. Ja, ansonsten, ja, ist halt schwierig zu beschreiben für jemanden, der sich mit dem Metier gar nicht auskennt. Vielleicht noch ein bisschen was zu mir oder zu meiner Person. Ich selber bin 39. Ich komme ursprünglich eigentlich aus Leipzig, lebe jetzt aber seit 17 Jahren hier im Saarland. Ja, hab den Hang oder gehe hier halt zu Borussia Neunkirchen. Die spielen in der 5. Liga, das ist die Oberliga Südwest. Meistens nur ein paar hundert Zuschauer, aber in einem Stadion, das über 30.000 Zuschauer fasst. Relativ mal rot und runtergekommen. Wenn es regnet, steht man halt noch im Regen, aber das ist halt Fußballflair, wie ich mir das oder wie ich das so kenne und wie ich das halt mag. Ja. Gibt's irgendwelche Fragen? Ich persönlich würde mal gerne wissen, aus welcher Fanszene kommst oder kamst du denn? Ja, da ich ja wie gesagt ursprünglich aus Leipzig komme, bin ich halt groß geworden mit dem ersten FC Lok Leipzig, später dann als VfB Leipzig bekannt, ab der Wende. Mittlerweile gibt es den Verein aber auch nicht mehr, dafür gibt es dann halt den ersten FC Lok Leipzig wieder. Aber mit dem habe ich jetzt mittlerweile keinen Bezug mehr, weil wie gesagt, für mich ist die Zeit abgelaufen mit dem VfB Leipzig. Aber zu der Zeit bin ich dann halt Bundesliga-Fußball gucken gefahren, weil die ja noch Bundesliga gespielt haben. Aber das war auch noch eine andere Zeit, da gab es halt auch die Arenen noch nicht in dem Maße wie heute. Ja, das ist, ich bin Fan von Alemannia Aachen seit Ewigkeiten. Ich kenne den alten Tivoli noch wie meine Westentasche. Und ich kann mich mit dem neuen Stadion halt leider auch nicht anfreunden. Nein, wenn man den alten Tivoli kennt, dann ist das Neue, ja. Da fehlt dann die Historie irgendwie auf den Stufen. Ja, genau. Mit unterklassig kenne ich mich ja mittlerweile auch schon aus. Oder beziehungsweise schon kurz vor dem Todesstoß für uns Fans, dass es den Verein bald gar nicht mehr geben wird, wenn das so weitergeht. Von erste Liga bis jetzt mittlerweile vierte Liga innerhalb von 3 Jahren oder so ist schon, ja. Ja, das sind so Vereine, die fallen dann so in mein Beuteschema rein, vom Interesse her. Ja, ich meine, das ist schön zu sehen, wenn ich jetzt mal gucke, letzte Saison haben wir gespielt gegen Wegnick, wenn du zum Heimspiel weiter hast wie zum Auswärtsspiel, weil du gegen Dorfverein kickst mittlerweile, tut das schon weh. Das stimmt wohl. Möchtet ihr vielleicht noch grundsätzlich was zur Fußball-Podcast-Szene hören, also so, was so an sich geboten wird? Vielleicht gibt es ja auch Angebote, die euch interessieren, von Vereinen, die euch interessieren oder wie auch immer Podcasts da geadet sind. Also ich habe bis jetzt deinen Podcast, kannte ich noch gar nicht, werde ich mir aber auf jeden Fall mal nachhören, weil sich der interessante anhört jetzt, wie die anderen Podcasts vom Fußball her, die ich kenne, weil immer nur dieses Gerede im Endeffekt, was ist gerade beim Spiel von FC Bayern München gegen Hamburg gelaufen, ja, weiß ich nicht, ne? Ist jetzt nicht so das Interessante für mich. Ja gut, die meisten anderen Fußball-Podcasts beziehen sich halt auf Bundesliga-Fußball, ne? Also ja. die erste und zweite Bundesliga, ich glaube, da hat jeder Verein mittlerweile so seinen eigenen Podcast, also die Fans in ihren eigenen Podcast, sind ja dann meistens Leute von außerhalb. Ja, und da geht's dann halt meist um Bundesliga-Fußball, wobei du findest in der zweiten Liga halt auch so ein paar Podcasts, die auch schon ein bisschen noch in Abseits gucken, wie den Millanton von St. Pauli, der beschäftigt sich dann halt auch noch mit weit anderen Themen, wie nur das, was auf dem Spielfeld passiert. Was bei dem Verein dann halt auch meistens relativ spannend ist. Dann gibt es zum Beispiel das Textilvergehen bei Union Berlin. Das ist auch schon, den gibt es auch schon seit 2009, glaube ich, gibt es den. Der ist auch sehr, sehr bekannt, gern gehört. Beschäftigt sich halt auch mit nebenbei noch. Tim Pritlaff ist zum Beispiel neuerdings dort ständig zu Gast irgendwie. Dann gibt es den Fehlpass aus München. Der beschäftigt sich halt mit den Bayern, aber der ist auch schon uralt. Ich glaube, seit 2006 oder sowas gibt es den. Also der hat auch schon zig Folgen gemacht, obwohl der recht selten erscheint. Aber der hat auch jetzt einen EM-Podcast gehabt, wie es überhaupt im Moment extrem viele EM-Podcasts gab. Ich glaube, 6 oder 7 täglich erscheinende EM-Podcasts gab es so ungefähr. Also in Sachen Fußball-Podcast boomt die Szene mal definitiv extrem. Es ist wirklich bis jetzt eine Szene, die komplett so an mir vorbeigegangen ist, was Podcasts angeht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Naja, es gibt auch noch Podcasts wie mein Sportradio zum Beispiel, wenn man das kennt. Die haben auch Podcasts, wo es um Tennis, Fußball, also auch noch um andere Sportarten geht, auch Eishockey oder solche Sachen halt. Aber was mich so bei Fußball-Podcasts wirklich mehr interessieren würde, ist wirklich diese Geschichten hinter dem Verein. Nicht unbedingt, was aktuell passiert vielleicht, sondern was mal gewesen ist, weil es so ein bisschen Rückblick auf verschiedene einzelne Vereine. Ja, die Problematik dabei ist, gibt es halt gar keine Podcasts in dem Bereich, das spricht, da versuche ich selber schon mir meine eigene Nische zu buddeln. Und die Problematik ist, du hast, wenn du dann mit Leuten reden möchtest, die halt irgendwas sagen können und erzählen können, sind das ja meist ältere Menschen, also älter relativ, aber im Internetzeitalter alt halt sozusagen. Das spricht, den musst du erstmal versuchen, irgendwie dieses Podcasting klarzumachen und die überzeugt zu bekommen, dass das irgendeinen Sinn für sie hat. Sprich, es ist relativ schwer, Gesprächspartner zu finden. Na ja, das stimmt. Darf ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht gerade leicht ist. Aber es bisher geht's. Von daher, ich möchte mich da nicht beschweren. Das entwickelt sich und ich denke, ja, das ist halt, ich habe halt noch ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Podcast. Wer den kennt oder wer da mal reinhört, wird feststellen, dass ich öfters mal Tonprobleme habe. Das ist, ja. Ich bin halt selber auch kein Computer-Nerd, sondern bin erst sehr, sehr spät dazugekommen. Ich habe zuletzt 4 Jahre geblockt halt über Borussia Neunkirchen und habe dann, wie gesagt, jetzt seit einem halben Jahr den Podcast am Laufen und ja, ich bin noch auf dem Weg. Ja, aber ich denke mal, das sind Sachen, die kann man abschalten und das kommt mit der Zeit auch. Ne? Ich hatte da ja auch nicht, wo ich angefangen habe, auch nicht die riesen Ahnung von. Also ich habe mich wirklich an die Leute gehalten, die ich kannte, die das schon seit Ewigkeiten machen. Die haben mir natürlich viel weitergeholfen und ich lerne auch noch immer täglich dazu. Ne? Ja, das sowieso, aber ich habe ja die erste Ausgabe, hatte ich ja noch selbst veröffentlicht über WordPress. Jetzt bin ich ja mittlerweile bei Podigy, also seit der zweiten Ausgabe eigentlich schon bei Podigy. Weil es für mich halt einfacher sich gestaltet. Ich habe schon mit dem Ganzen, mit dem Technikkram schon so viel zu tun. Da bin ich dann froh, wenn ich mich um das Veröffentlichen nicht auch noch kümmern muss, weil das geht dort relativ einfach und simpel. Von daher passt das schon. Ich merke schon, ihr habt reichlich Fragen. Ja, Fragen ist, wie gesagt, das ist so ein Thema, das haben wir so oft noch nicht gehabt. Fußball-Podcast fällt mir spontan noch ein, Colinas Erben. Das ist aber, glaube ich, mehr ein Schiedsrichter-Podcast letztendlich. Ich weiß nicht, der sagt dir wahrscheinlich dann auch was, oder? Das ist ein Schiedsrichter-Podcast, ja. Aber der ist sehr, sehr gut. Ja, also wenn man den mal gehört hat, dann fängt man an, Schiedsrichter mit anderen Augen zu betrachten. Ja, und ich glaube, wenn man so ein bisschen seichtere Unterhaltung haben will, ist der, den macht sogar meine Oma auch noch ganz nett. Da ist das stimmt, der ist von, auch ganz gut, ja. Ja, von der Wochennotiz, einer von den beiden ist dabei, soweit ich das weiß. Aber frag mich jetzt nicht, der wer. Der Tim, oder? Kann sein, ja. Ich weiß halt immer nicht, welcher von den beiden das ist. Ja. wenn du sagst Fankurve und so Sachen, gibt es ein No-Go in der Fankurve? Gibt es irgendwas, was absolut nicht geht? Inwiefern? Also für mich als Gesprächspartner, wo ich dann sage, geht nicht? Nee, als wenn man in der Fankurve steht. Naja, gut, ich meine, das hat ja, eine Fankurve ist halt ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da steht halt alles wie woanders auch. Also da findest du alle Schichten und jede politische Haltung. Nichtsdestotrotz hat man natürlich keinen Bock auf rechte Spacken im Stadion, aber das lässt sich leider auch meistens nicht verhindern. Nein, leider nicht. Da haben wir in Aachen genug mit zu tun. Das ist durch alle Medien mittlerweile durch. Man kriegt es einfach nicht unter Kontrolle. Es wird immer so, wie du gesagt, so schön sagst, es immer so Spacken geben. Leider. Ja, das lässt sich halt nicht verhindern. Der Fußball zieht es dann halt auch irgendwie ein bisschen an, aber ja, wenn sie es da nicht machen wird, also das ist halt so, das kriegst du halt nicht raus. Es gibt Vereine, die haben es geschafft, wie St. Pauli oder Babelsberg, aber das sind dann halt auch Ausnahmen. Ja, ob sie wirklich geschafft haben, komplett, weiß ich nicht, mag ich aber irgendwie bezweifeln. Naja, sag mal so, als AfD-Wähler oder irgendwie als richtiger Fascho würde ich mich jetzt nicht in ein Stadion stellen, wo dann die Antifa-Fahnen am Zaun wehen oder so. Oder dieses Fußball kein Rassismus direkt riesengroß auf die Tribüne gemalt ist, wie es bei St. Pauli ja der Fall ist. Von daher gehe ich davon aus, die halten sich da schon fern, zumal dort auch die Leute dann aktiv eingreifen. Bist du denn jetzt eigentlich auch so mit Herzblut bei der EM dabei oder dabei gewesen? Das ist schon lange her. Hast du gar nicht geguckt oder was? Ah, doch, geguckt habe ich schon, aber nicht mehr mit dem Herzblut oder dem Interesse, wie man das früher geguckt hat. Also ich habe das wirklich ein paar Spiele so hinten dran laufen lassen. Ja, ich habe mich meistens dann über Podcasts informiert. Ja, okay. Es hätte mich jetzt einfach mal so interessiert. Ich meine, Deutschland ist nun leider rausgeflogen, aber wieso die Statuten so sind? Ich meine, es war ein italienischer Schiedsrichter da. Geht das eigentlich überhaupt? Ich meine, Deutschland hat Italien rausgeschmissen und im nächsten Spiel haben die italienischen Schiedsrichter. Ich meine, wir haben ja den, Klaus hat es gerade angesprochen, den Colina oder wie heißt, diesen italienischen, das war ja der einzige Schiedsrichter, der wirklich Schiedsrichter ist, aber die Stimmen sind ja hochgekommen, hätte man da Einspruch erheben können oder kann man bei so einem Schiedsrichter überhaupt in irgendeinem Spiel, kann man Einspruch erheben können und sagen, ich will den nicht, geht das? Ja, es gibt halt diese Sachen wie der Markus Merck zum Beispiel, der kam ja aus Kaiserslautern, der kommt aus Kaiserslautern und ist ja auch Mitglied beim FCK, der darf zum Beispiel keine Spiele vom FCK pfeifen. Oder dann gibt es, habe ich heute gehört, auch von einem von Colinas Erben im Podcast, irgendein Schiri wohnt in München, der darf auch keine Spiele vom FC Bayern pfeifen, obwohl der dort überhaupt kein Vereinsmitglied ist und gar keinen Bezug hin hat, trotzdem darf er es nicht, weil er aus derselben Stadt kommt. Aber an sich, ja, gibt es halt immer wieder mal Manager, die sich aufregen, von wegen der Schiri darf uns nicht mehr pfeifen oder so. Aber in der Regel kommt das eigentlich nicht vor, dass da so, ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Italien fliegt raus gegen Deutschland, dann kommt ein italienischer Schiedsrichter. Und das ist jetzt auch nur gesundes Halbwissen, das habe ich nur gehört. Dieser Schiedsrichter, der hat ja vielleicht nicht so gepfiffen, wie man es sich gedacht hätte. Und angeblich hat er wohl auch mal ein Endspiel bei der WM Deutschland-Argentinien gepfiffen. Da hat Manuel Neuer einen Spieler im Elfmeterraum gefoult, was eine rote Karte hätte geben müssen für Neuer, hat er nicht bekommen. Und jetzt hat er ja ohne Ende gelbe Karten verteilt und hat da Fouls gepfiffen und bei den Deutschen und bei den Franzosen dann nicht so. Da stellt sich mir die Frage natürlich, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Aber das ist alles nur gesundes und ungesundes Halbwissen. Ja, ich würde mich, also ehrlich gesagt, so wie ich das Spiel wahrgenommen habe, hätte ich mich auf den Schiri überhaupt nicht eingeschossen, weil der Schiri, die Aktion von Schweinsteiger kann man pfeifen in meinen Augen. Das war Hand, definitiv, das war Hand. Bis dahin war die deutsche Mannschaft die bessere Mannschaft, hat aber irgendwie letzten Endes im Strafraum nichts zur Potte bekommen. Naja, dann gehst du halt mit diesem 1-0 rein und wie es immer so schön heißt, wenn du dann gerade so ein spätes Tor bekommst vor der Pause, das haut so eine Mannschaft moralisch wohl scheinbar immer ein bisschen um. Gut, dann kommst du raus, spielst weiter, läufst in so einen Konter, ja, dann hast du Pech gehabt. Aber ich finde, da kann man eigentlich niemandem was vorwerfen und ich fand auch den Schiri nicht irgendwie schlecht, sondern eigentlich ganz in Ordnung mit dem, was er da gepfiffen hat. Okay. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 39. 39, das heißt, du kommst also auch aus einer Zeit, also ich bin 5 Jahre älter als du. Also ich bin jetzt nicht so Bundesliga interessiert, aber ich komme natürlich noch aus einer Zeit, also ich sage immer noch, da war Fußball war noch Sport. In der heutigen Zeit, meine persönliche Meinung ist einfach, das geht heute nur noch um Kohle. Und zu meiner Zeit, wenn ich mich recht entsinne, durften auch nicht mehr als 3 ausländische Spieler in einer Mannschaft spielen. Heute ist es ja mittlerweile so, da musst du ja echt schon mal gucken, dass überhaupt noch ein Deutscher spielt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja gut, also letzteres stört mich halt, also stört mich überhaupt nicht. Und ja, gut, klar geht's um Geld, da geht's nur noch um Geld. Und deswegen habe ich ja mit diesem Sport da vor oben dran auch nicht mehr so viel am Hut, weil es ist halt, wenn man meinen Namen googelt, kann man sehen, ich habe eine Käfertour gemacht mit einem VW Käfer zusammen mit einem Freund, weil Borussia Dönkirchen. Ach, eine Käfer, ja. Ich habe eine Käfertour verstanden. Nee, eine Käfertour. Also zu ein paar Bundesliga-Vereinen, wo wir beim Training waren mit dem Käfer zum Unterschreiben lassen und ja, da hast du dann halt gemerkt, wie die Fußballprofis auch so ticken. Die kamen dann auch nur raus, schnell unterschreiben, Stift in die Hand. Meistens haben sie nicht mal mehr einen Satz noch drauf gehabt und tschüss, weg waren sie. Von daher, das ist halt, ja, das ist halt ein Geschäft. Ja, aber es ist halt einfach kein Sport mehr. Ich meine, da können wir jetzt, also in alle Sportrichtungen in irgendeiner Weise können wir hingucken und das ist einfach, das geht irgendwie nur um Kohle. Deswegen habe ich mich also aus dieser ganzen Bundesliga-Geschichte völlig verabschiedet und ich bin auch immer so auf den Standpunkt, immer so, wenn ich so, ich wohne in Niedersachsen, wenn ich dann habe, wir haben ja so bei uns im Ort so die Dortmund, die FC Bayern-Lager und ich sage dann immer, ihr wisst schon, in welchem Bundesland ihr lebt und so. Ja, aber ich sage, naja gut, wir haben auch schon in Niedersachsen Bundesliga-Vereine wie Hannover 96 oder Wolfsburg oder weiß der Geier was, aber gut, das muss ja jeder selber entscheiden. Ich meine, der eine hört Helene Fischer, der nächste sagt, ich höre Andrea Berg oder ja. Ich weiß nicht, wo du herkommst und ich war kurz auf dem Klo. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, für wen dein Herz schlägt. Ja, das spitzt sich halt alles irgendwo zu, ob das Geld ist oder ob das die Fans sind. Ich meine, heute läuft jeder rum in Bayern oder Dortmund. Das war vor 30 oder 40 Jahren dann auch noch ein bisschen anders. Da hat dann vielleicht doch noch der Verein vor der Haustür ein bisschen mehr interessiert. Aber guck dir die Medien an, worüber berichten sie noch? Die kommen in der Halbzeitpause und fangen dann mit der Tagesschau an, in der Halbzeitpause direkt mit dem Fußballspiel, was du gerade erst gesehen hast. Statt mit irgendwie dem, was an dem Tag passiert ist. Und von daher, ja, ich glaube, das entwickelt sich halt alles ein bisschen falsch. Jo. Aber Gérard ist, was, wie heißen die? Alemannia Aachen? Gibt's, spielen die noch? Haben die das noch? Gibt's die noch? Ja, Gott sei Dank, noch. Ich betone noch. Ja, ich habe keine Ahnung. Also mit Aachen verbinde ich immer nur Pferdespringen, Reitturniere. Ah, ich dachte Printen. Printen? Ja. Printen. Nee, noch gibt es uns, ja, es war auch lange Zeit noch auf der Kippe und ich bin auch mit vielem unzufrieden, was da läuft. Aber wie gesagt, man kann halt immer nur spekulieren, ne? Auch mit dem Schiedsrichter, was du eben angesprochen hast, im Endeffekt. Das in der Fanszene, ich sehe es bei Aachen jetzt, ich kann nur von der Fanszene sprechen. Ich denke auch, es ist bei anderen Fanszenen nicht anders mittlerweile. Das ist immer der Schiri schuld. Klar, es ist blöd, wenn du jetzt gegen, keine Ahnung, gegen wen spielst, als Aachen-Fan und der Schiedsrichter kommt ausgerechnet aus Mönchengladbach. Klar ist das blöd, aber im Endeffekt habe ich trotzdem noch so viel Vertrauen in den Schiedsrichter, um zu sagen, nee, komm, also so korrupt sind nicht alle. Aber das Problem ist, wenn du verlierst, ist es immer der Schiri schuld. Dann hat er das falsch gepfiffen, das falsch gepfiffen, das falsch gepfiffen. Wenn du gewinnst, interessiert es keine Menschenseele, was der gepfiffen hat, großartig. Okay. Also ich glaube, da wird denen sehr viel Unrecht getan teilweise. Ich bin zwar auch nicht mit allen Sachen einverstanden, aber ehrlich, ich habe viele Spiele gehabt, wo ich im Stadion gegen den Schiedsrichter am Schimpfen war, wie er nur kann und blab, kommst nach Hause, guckst die Wiederholung und denkst dir, ja, du hast es genau richtig gemacht. Das geht mir auch oft so. Der Schiedsrichter hat halt den besseren Blick und das sind im Endeffekt auch nur Menschen und die sind auch nicht davor gefreit, mal Fehler zu machen. Und vor oben vor der Tribüne kannst du das nicht so sehen wie der Schiedsrichter, auch wenn du gerne wolltest, aber das ist halt, glaube ich, in der deutschen Kultur so, du weißt immer alles. Du kannst auch besser Fußball spielen wie die Leute, die auf dem Feld stehen. Schieß doch da, schieß doch da, ja, aber mach es doch erstmal selber. So sieht's aus. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, mein Verein hat mal irgendwann in der Bundesliga gespielt, 1964, und ja, da stehen dann halt jetzt die Rentner auf der Tribüne und die erwarten da irgendwie so Bundesliga-Fußball, den es da nicht mehr gibt in der fünften Liga. Das ist bei uns ja auch so. Wir waren damals, nachdem wir den Höhenflug kriegten, als wir 2006 aufgestiegen sind, von da an ging der wirklich rapide runter mit Stadionneubau, ja, den ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Vielleicht sinnvoll gewesen, aber falsch angepackt, das ganze Projekt. Und mittlerweile finden wir uns in der vierten Liga wieder. Und wenn alle Stricke reißen, bin ich auch der festen Überzeugung, dass es Alemannia Aachen in der Form nicht mehr lange geben wird, wenn das so weiterläuft da. Aber trotzdem meinen die Leute immer noch, ich müsste Bundesliga-Fußball spielen. Nur muss ich aber sagen, Jungs, kommt mal in der Realität an. Wir spielen in der vierten Liga, vielleicht auch demnächst fünfte Liga. Du hast einfach nicht mehr die Kohle, die Leute da zu halten. Und du kannst keinen Bundesliga-Fußball ein, zwei, drei super schön schicken Fußball quasi erwarten. Das ist da unten in den Ligen ist es einfach Kampf und nicht mehr im Endeffekt Schönspielerei und Geld ist alles. Ja, die Alemannia hat sich halt wie so viele Vereine mit dem Arena-Neubau damals übernommen. Das ist ja in Duisburg dasselbe Spiel, kann man sich ja da genauso angucken. Und dann gibt es ja noch weitere Beispiele, wo das genauso gelaufen ist, wo Vereine einfach nicht mehr zurückkommen, weil sie für dermaßen teures Stadion dastehen müssen. Das funktioniert dann halt auch irgendwann nicht mehr. Und in der fünften Liga kannst du so ein Stadion wie Alemannia Aachen das hat. Eigentlich kann man sich sowas gar nicht leisten. Nein, das kannst du jetzt auch schon in der vierten Liga nicht mehr leisten. Ich meine, am Anfang hatten wir noch super Quoten, was angeht, was an Publikum kommt. Weil für die vierte Liga immer noch zwischen 10.000 und 13.000 Leute da zu haben, ist schon eine Menge. Und das schaffen, glaube ich, wenige Vereine. Aber das stimmt. Du hast dann, und wenn du dann mal so ein Spiel hast wie gegen Rot-Weiß Essen, okay, das war damals Erster gegen Zweiter, da hast du das Ding mit 33.000 Leuten ausverkauft. Da fühlst du dich auch wie wieder in der ersten Liga. Boah, geil, super, das hat man bisher nur gegen Aachen geschafft. Ach, gegen Bayern München geschafft damals. Aber wir sind halt einfach jetzt mittlerweile in einer anderen Realität angekommen und viele Leute verstehen es einfach nicht. Die wollen immer noch hier so, ach, wir können es, wir haben es. Nee, wir haben es halt nicht. Und ich kann als Viertligist keine 2,5 Millionen Euro im Jahr für ein Stadion ausgeben. Das funktioniert nicht. Wo willst du das Geld denn herhaben? So sieht's aus. Fürs Fernsehen bekommst du keins oder vom Fernsehen bekommst du keins. Nee, da werden jetzt mittlerweile sieht es so aus, dass die Spiele, wenn ich jetzt schon einen neuen Spielplan wieder sehe, gegen, oh, wer ist denn jetzt hier aufgestiegen? Klaus, wie heißt denn dein Verein hier? Oh Gott, Wuppertal, ne? Genau. Wuppertal ist mein Verein. Ja, du hast gesagt, wenn Wuppertal aufsteigt, dann gehen wir zusammen Spiele gucken. Und das stimmt. Da lasse ich mich noch drauf, ja. Die sind aufgestiegen. Ein Stadion am Zoo. Ja, aber. Ich weiß nicht mal, wo die ihr Stadion haben. Direkt neben dem Zoo. Okay. Ja, aber so Spiele werden dann, weil du halt gezwungen bist, das bisschen Geld, was du kriegst, mitzunehmen, auf die unfreundlichste Zeit gesetzt, die du als Fan haben kannst. Dienstagsabends um 19 Uhr. Ist mal ehrlich, das ist doch zum Kotzen, das ist doch dämlich. Da wird doch kaum einer kommen. Weder aus Essen noch aus Aachen. Zeichen, aber das ist doch keine fanfreundliche Zeit. Ich zum Beispiel, wenn ich arbeiten bin, ich habe gar keine Chance, dahin zu fahren. Geht nicht. Ich müsste mir einen halben Tag Urlaub nehmen. Ja gut, das ist die schöne neue Welt. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Jetzt sind ja vor ein paar Wochen die Fernsehverträge neu ausgehandelt worden und da wird es ja jetzt auch scheinbar montags ein Bundesligaspiel geben. Die zweite Liga fällt dafür montags bei Sport1 weg. Das haben die nicht mehr gekriegt. Keine Ahnung, was die dann übertragen. Oder wer das Zweitligaspiel dann überträgt und wann die das übertragen, vielleicht auch dienstags ist da im Gespräch. Also da kommt noch einiges in der Hinsicht. Ja, mittlerweile sind sie auf dem Standpunkt, dass sie uns am besten alles so viel vermiesen können, wie sie nur wollen. Hauptsache die Kohle stimmt, der Rest ist mittlerweile egal. Dass dann aber kaum noch Leute da hinkommen, weil sie es einfach nicht gelevelt kriegen, finde ich schon schade, weil davon lebt der Fußball so wenigstens noch so ein bisschen. Ja, irgendwann muss diese Schraube ja mal überdreht sein. Irgendwann kann man ja nicht noch mehr Geld da reinbuttern und noch mehr machen. Irgendwann funktioniert das ja nicht. Das kannst du den Leuten ja irgendwann nicht mehr erklären. Nee, kannst du auch nicht mehr. Wenn ich jetzt die Preispolitik mal von Aachen sehe, ich kann mittlerweile auch nicht mehr, okay, kann ich für einen Viertligaverein vielleicht auch nicht verlangen, bis letztes Jahr ging das noch, mit dem Ticket umsonst mit dem Bus und mit der Bahn fahren. Was für mich, weil ich 50 Kilometer fahren muss zum Heimspiel, mittlerweile echt angenehm war. Jetzt mittlerweile geht das nicht mehr für die nächste Saison. Das heißt für mich, ich bin schon 40 Euro quitt, bevor ich am Stadion angekommen bin. Dann habe ich wohl noch keine Karte. Ich gebe doch keine 60 Euro für ein Viertligaspiel aus. Und dann habe ich noch nichts gegessen und nichts getrunken. Ja, das kommt noch dazu dann. Ja, genau, das kommt noch dazu. Also wenn ich mit Karte komme ich vielleicht so auf 45 Euro, die ich für hin und zurück dann quasi mit Bus und Bahn, die ich dann fahren muss, bin ich so bei 45, 50 Euro, die ich schon mal investieren muss, bevor ich überhaupt im Stadion bin. Und dann kommen noch die Getränke dazu und das Essen kann man sich auch sparen, aber trotzdem, ich fahre ja nicht dahin, um nur eine Cola trinken zu können. Aber das finde ich für ein Viertligaspiel dann schon sehr, sehr happig, muss ich sagen. Habt ihr mit Plastikkarte oder bezahlt ihr noch bar im Stadion? Ja, das ist ja das Schöne. Wir hatten eine Plastikkarte, so wie Schalke das hat. Was ich immer noch ein super System finde, weil jetzt diese ganze Kleingeldkramerei an der Kasse aufhört. Aber durch die Insolvenz wurden ja alle Karten damals eingezogen. die waren nicht mehr brauchbar. Das ganze Geld, was drauf war auf diesen Karten, kriegte man auch nicht mehr zurück, weil das ging in die Insolvenzmasse rein. Okay, bei mir waren es jetzt nur 50 Euro. Aber trotzdem mies, ne? Ja, keine Chance mehr. Klar, du hättest dagegen Klage erheben können und dich dann in die lange Liste der Gläubiger einreihen können. Nur wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 50 Euro kriege? Dass ich die zurückkriege bei der Insolvenz. Das stimmt. Ja, und ja, mittlerweile haben sie dann auch auf drauf wieder auf Bargeld ausgelegt. Nur dann ist damit Insolvenz, die würzen sie nicht mehr da, was sie waren, die werden jetzt tiefgefroren und dann werden sie wieder aufgetaut, ne? Weil, oder besser gesagt, diese, dann werden sie nochmal kurz in die Fritteuse gehalten, weil das billiger ist, als wie das jetzt wieder auf den Grill zu werfen. Und oh, mittlerweile macht das echt keinen Spaß mehr. Wenn der Verein mir nicht so am Herzen liegen würde, würde ich gar nicht mehr hinfahren, ehrlich. Ja, so ist das halt, ne? Vielleicht kommen auch irgendwann wieder bessere Zeiten. Ich hoffe zumindest, dass ich es noch erfahre. Sind wir am Ende angekommen? So ziemlich, du kannst nochmal Tschüss sagen. Dann bedanke ich mich bei Gerard vor allen Dingen und bei allen anderen, die noch irgendwas dazu gesagt haben, bei denen, die zuhören. Und Dankeschön für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen. Tschüssi.